Deutschlandradio Kultur, Sie hören den Kompressor und wir sagen Happy Birthday, Louis de Funès. 100 Jahre wäre er heute geworden. Da wären ihm die Dritten beim Grimassenziehen wahrscheinlich schon mal rausgeflogen, denke ich. Dem Chaosstifter und Unschuldslamm vom Dienst. Wir haben etwas sehr Merkwürdiges aufzuklären. Etwas sehr Merkwürdiges? Stellen Sie sich vor, Monsieur Joe war ein Erpresser. Nein. Doch. Oh. Und wir haben bei Ihnen eine Liste der Leute gefunden, die von ihm erpresst worden sind. Nein. Doch. Oh. Und ich bin heute hier, weil Sie auf dieser Liste stehen. Ich? Sie. Nein. Doch. Oh. Ja, da staunt er. Filmexpertin Anke Lewicke ist da. Hallo. Hallo. Anke, wann bist du denn das erste Mal Louis de Funès begegnet? Das war diese Serie Fantomas. Da ging es doch um den Verbrecher, der eben immer so seine Identität wechseln konnte mit so verschiedenen Masken. Und der wurde ja von dem kleinen Giftzwerg Louis de Funès gejagt. Und er hat ja in die doch sehr spannungsgeladene Handlung, hat Louis de Funès eigentlich immer für die Komik gesorgt. Aber was mich damals als Kind schon erstaunt hat, ist, dass er eigentlich als Gesetzeshüter, als Polizist auch immer die moralischen Grenzen überschritten hat, aber auch alle Gesetze. Also das fand ich eben ganz spannend, dass er das Gut und Böse schon aufgehoben hat. Und was mich auch einfach fasziniert hat, war, dass ja Fantomas wurde von Jean Marais gespielt. Ne? Dieser schöne, stolze französische Schauspieler, der musste einfach nur erscheinen und die Leinwand war ausgefüllt. Und daneben war dann eben der kleine, agile Louis de Funès, dessen Körper immer in Hochspannung war und wo man einfach immer diese Grimassen so toll sehen konnte. Und ich finde, ich habe jetzt mal eine Hörprobe mitgebracht, wo man einfach das auch beim Hören sehen kann. Hallo? Hallo? Ist das 17 Polizei? Ja. Geben Sie mir bitte sofort den Kommissar, aber bitte, bitte, bitte schnell. Ja, der Kommissar ist am Apparat. Monsieur le Commissaire, Sie müssen sofort hierher in die Kaugummifabrik kommen. Sie Yankee. Yankee Kaugummi? Ja, Sie wissen ja Kaugummi. Dieses grüne, klebrige Zeug. Wer sind Sie, Monsieur? Victor Bunspecht, Industrieller aus Paris. Bunspecht? Bunspecht, Bunspecht, wie dieser Vogel, der immer so macht. Ja, bitte, ich höre. Also folgendes, Monsieur le Commissaire, ich habe ein Auto. Ja, er hatte doch wirklich ein unerschöpfliches Repertoire an Grimassen und mit dem hat er eben seine ganze Umgebung, alles, was ihm über den Weg lief, einfach, das waren doch schon regelrechte Attacken. Also Louis de Funès war einfach eben im Dauerkampf mit seiner ganzen Umgebung. Ja, und diese Grimassen, die er zieht, die sehen ja aus wie ein Kampf, der sich im Gesicht ereignet, würde ich jetzt mal sagen, ja. Gibt es etwas, womit er gegen das er angekämpft hat mit diesen Grimassen? Das finde ich immer schwierig zu sagen, weil er eigentlich alles angegriffen hat. Und eigentlich würde ich sagen, dass es ihm immer darum ging, seine ganz eigene Ordnung zu verteidigen. Also er hatte was im Kopf, das wollte er durchsetzen. Also man muss nur denken, als er Polizist dann in Saint-Tropez wurde, hat er erst einmal gesagt, ja, also alles hat jetzt nach meiner Pfeife zu tanzen. Und es gibt diese tolle Szene zu Beginn von Rabbi Jakob. Da steht er eben im Stau und alle kriegen sein Fett weg und dann schert er noch aus der Reihe. Das war ein Engländer. Engländer. Ich mag keine Engländer. Salomon mögen Sie die? Warum nicht? Ich mag sie jedenfalls nicht. Sehen Sie sich das mal an. Was? Na das da. Ein Schweizer und ein Deutscher. Na und? Na und? Es gibt ja doch bloß noch Ausländer. Hat doch nichts mehr mit Frankreich zu tun. Auch diese Schleicherei. Mist, verdammter, jetzt hängen wir hinter einem Belgier. Auch noch ein Belgier. Aber wieso mögen Sie die Belgier etwa auch nicht? Die Belgier verschmutzen uns. Guck dir den Auspuff an. Typisch belgisch, was der auspufft. Da kriegt man ja Krebs, den überhole ich, den Umweltschmutz fängt. Ja, und das Erstaunliche ist, dass er doch überhaupt gar kein Unrechtsbewusstsein dabei hat. Wir haben es ja eben gehört, da kam ein Engländer entgegen, aber der Engländer fährt ja falsch, weil die Engländer sowieso auf der falschen Straßenseite fahren. Und man könnte jetzt eigentlich sagen, dass gegen alles oder seine Ordnung so zu verteidigen, dass das auch was ganz Spießiges oder Kleinkariertes hat. Aber die Methoden, mit denen das Louis de Funès dann macht, die haben doch wiederum was Subversives. Und da erinnere ich mich gerne dran, er musste mal zu so einer Klausur auch bei der Gendarme von Saint-Tropez und dann hat er die anderen einfach immer genervt, weil er so seine Bleistifte angespitzt hat. Und dann hat er den anderen auch die Papiere geklaut und am Ende konnte keiner mehr seine Klausur schreiben. Also er hat eigentlich mit seinen subversiven Mitteln alle Ordnungssysteme ad absurdum geführt. Er hat ja mal gesagt, er spielt das, also sinngemäß, er spielt das alles eigentlich gar nicht. Ist er auch wirklich so gewesen? Das heißt, dass er wirklich auch so pedantisch war, dass er immer Ohrenstöpsel an seinem ganzen, auf dem Nachttisch hatte und alles. Und ich finde das ja eben, vom Komiker heißt es doch immer, dass er sozusagen stellt, stellvertretend für uns die Schwierigkeiten im Alltag ausagieren muss. Und diese vielen Ohs, Dach und so weiter, die kann man ja auch immer als einen verzweifelten Akt des Erstaunens über die ganze Welt lesen. Und ich glaube, das war einfach Louis de Funès. Der war verzweifelt, die Welt ist ihm über den Kopf gewachsen und dann ist er eben in die Regression verfallen. Das Schöne ist, dass er wie so ein kleines Kind darauf reagiert hat. Und der war dann noch so hemmungslos schadenfroh. Und diese Schadenfreude konnte man doch mit ihm teilen, weil sie ja nie böse war, sondern er war ja eher bösartig, wie so ein kleines Kind, was noch nicht so ein Über-Ich hatte. Und ich glaube, das ist das Schöne an der Komik eben von Louis de Funès gewesen. Da gibt es noch kein Über-Ich, noch nichts, was uns kontrolliert. Und deshalb dürfen wir uns alle hemmungslos mit ihm freuen, wenn er wieder irgendwelche Unordnung angezettelt hat. Wenn du de Funès jetzt mit anderen Komikern vergleichst, für welche Art von Komik steht er dann? Für die subversive? Ja, ja, ich würde sagen, auf alle Fälle für die subversive. Und man kann sich ja erst gar nicht so gut mit ihm identifizieren. So mit Charlie Chaplin kann man sich ja viel eher identifizieren, mit den ganzen Außenseitern oder auch mit Groucho Marx, den Anarchisten. Aber man kann sich dann eher immer wieder mit seinen Methoden einfach anfreunden. Und ich glaube, dass das auch so spannend ist, weil er eigentlich immer, ich hatte es ja schon gesagt, so Spießer gespielt hat, französische Spießer, so Männer, Menschen aus der Mitte. Und damit will man sich natürlich nicht identifizieren. Aber dann, was er uns dann wieder gezeigt hat, ist eben auch diese bösartige Fratze des Spießertums. Und insofern finde ich seine Filme dann doch auch schon, ich habe schon gesagt, doch auch sehr subversiv und seine Komik auch. Anke Lewicke über Louis de Funès, der heute 100 geworden wäre. Dankeschön.